Die Webschau hier bei D-Radio Wissen mit unserer Webschau-Frau Martina Schulte. Martina, du hast mir eben eine amüsante Geschichte versprochen. Es geht um den Facebook-Account eines 27-jährigen Griechen, ein Mönch vom heiligen Berg Athos und um Nudeln. Wie passt das zusammen? Ja, also ganz einfach. In Griechenland ist ein 27-jähriger Mann festgenommen worden, weil er ein Facebook-Profil unter anderem nach einem Nudelauflauf benannt hat. Und zwar nach Pasticho. Das ist zusammen mit Moussaka so eine Art griechische Nationalnudelspeise. Und das darf man in Griechenland nicht? Sich nach einem Nudelauflauf benennen? Na, sagen wir mal so, das Facebook-Profil hatte noch einen anderen Namensteil. Komplett lautet es auf den Namen Gerontas Pastichos, was übersetzt so viel heißt wie Pastichos der Ältere. Und das signalisiert dem, der Griechisch kann, jetzt nicht einfach, dass es sich um einen alten Nudelauflauf handelt, sondern es ist ein Wortspiel. Es gibt nämlich in Griechenland einen wundertätigen Mönch. Da haben wir Teil 2 aus der Ankündigung. Der Mönch, der kommt jetzt hier ins Spiel, namens Geron Paisios. Und dieser Mönch hat, so erzählt uns das Blog Telepolis, zahlreiche Prophezeiungen hinterlassen. Eine davon betrifft den nahenden Dritten Weltkrieg. Und wenn der vorbei ist, bekommen die Griechen mit Hilfe der Russen ihr Konstantinopel, beziehungsweise wie die Griechen sagen würden, Byzanz, beziehungsweise wie wir heute sagen würden, Istanbul zurück, sagt Paisios. Sehr wahrscheinlich ist das. Also, und derartige Vorhersagen, Ingrid, wie du dir vorstellen kannst, begeistern natürlich nicht nur nationalkonservative Griechen, sondern auch die neue rechtsextremistische Partei Goldene Morgenröte, erklärt uns zumindest hier bei Telepolis der Autor Vasilis Asvestopoulos. Aber du kannst die Namen auch alle noch aussprechen. Ja, ich war gerade in Griechenland. Ist es denn in Griechenland strafbar, diesen Mönch zu beleidigen? Nein, also es ist nicht strafbar, den Mönch zu beleidigen, der übrigens ein Mönch vom heiligen Kloster Athos ist. Oh je. Es gibt in Griechenland einen Blasphemieparagraphen. Also strafbar ist dort die böswillige Gotteslästerung. Und der Clou ist jetzt, was ist als böswillig einzustufen? Und darüber entscheidet der Richter. Und das ist in der Vergangenheit bisher, ja, ich sag mal, sehr griechisch ausgelegt worden. Der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer, der wurde zum Beispiel wegen seiner Christus-Karikaturen in der ersten Instanz rechtskräftig verurteilt. Der griechische Verleger, der ging aber straffrei aus. Ach, Mensch. Also eine wirklich griechische Lösung. Mhm. Und im Fall unseres 27-jährigen Nudelauflauf-Fans gab es eben jetzt blöderweise auch gewisse nationalkonservative Kreise, denen diese Facebook-Gruppe gegen den Strich ging. Unter anderem war da auch ein sehr, sehr einflussreicher nationalistischer griechischer Journalist dabei und der hat seine Leser im Internet regelrecht dazu aufgerufen, gegen diese Seite zu protestieren und Facebook eben auch aufzufordern, eine Löschung zu beantragen. Und dieser Vorstoß wurde dann unter anderem auch von den griechischen Nationalisten am alleräußersten rechten Rand der Partei Goldene Morgenröte begeistert unterstützt. Und wie war jetzt die griechische Lösung? Haben Sie die Seite gelöscht? Das war ja eine Entscheidung von Facebook und da Facebook ja in jedem Land bemüht ist, sich an die nationalen Gesetze zu handeln, haben sie die Seite gelöscht. Ach. Und sie haben auch anscheinend die Daten weitergegeben von diesem Administrator, denn dieser 27-jährige Administrator der Seite ist verhaftet worden. Aber jetzt kommt der gute Teil der Geschichte. Damit konnten Facebook und die griechische Polizei nicht die virale Verbreitung dieser Idee aufhalten. Denn dieser 27-jährige Mann, der hatte sich die Seite nicht einfach aus Spaß ausgedacht, sondern es ging ihm auch um so eine Art politischen Prozess gegen den um sich greifenden Nationalismus in Griechenland. Und er dürfte sich im Gefängnis gefreut haben, denn Telepolis berichtet uns auch, dass nach der Löschung durch Facebook zahlreiche neue Seiten zum Thema im Internet auftauchen. Das heißt, die Internet-Pinnwände von Griechen scheinen derzeit voll zu sein mit Rezepten für das beste Pasticho. Und manche weisen in ihren Posts auch explizit darauf hin, dass die Herstellung und das Essen von Pasticho bis auf Weiteres straffrei ist. Ja Mensch, ich bin immer froh. Was lernen wir denn daraus? Tja, vielleicht sowas wie, das Internet ist nicht so leicht zu zensieren oder vielleicht Blasphemieparagraphen sind problematisch. Nur oder, in Griechenland. Ja, oder dass man Nudelauflauf und Religion doch irgendwie zusammenbringen könnte. Man kann Nudelauflauf und Religion zusammenbringen? Also war mir bislang nicht bekannt, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls im Internet eine Religion gefunden, die das kann. Hast du schon mal was vom Pastafarianismus gehört? Nein, das kann ich frei von der Leber weg behaupten, nein. Also der Pastafarianismus, ein Kofferwort aus Pasta und der Rastafari-Bewegung, trägt im Englischen den Namen Flying Spaghetti Monsterism, kurz FSM, erklärt uns die deutsche Wikipedia. Und FSM-Anhänger oder Pastafarianer beten das fliegende Spaghetti-Monster an. Und diese Gottheit, die wurde vom amerikanischen Physiker Bobby Henderson erfunden und ist Teil einer komplett ausgearbeiteten Religionsparodie, die sich in den USA vor allen Dingen gegen diese sogenannten Kreationisten richtet. Und Pastafarianer glauben recht lustige Sachen, also zum Beispiel, dass den Gläubigen nach dem Tod im Himmel ein Biervulkan zur Verfügung steht und eine Stripperfabrik. Und sie haben analog zu den 10 Geboten die 8, mir wär's wirklich lieber, du würdest nichts. Und die Nummer 2 finde ich jetzt im Zusammenhang mit dieser Geschichte in Griechenland ziemlich interessant. Die lautet nämlich, mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht meine Existenz als Mittel benutzen, zu unterdrücken, jemanden zu deckeln, zu bestrafen, fertig zu machen. Und oder du weißt schon. Bei diesem Biervulkan bin ich nochmal dabei. Wir sprechen gleich weiter. Martina Schulte, unsere Webschau-Expertin. Hier ist die Radio Wissen, Sie hören die Webschau und gestern hatten wir das Thema Clean IT auch in der Webschau und das hat ganz ordentlich für Reaktionen gesorgt. Zur Erinnerung, Clean IT ist ein Projekt der Europäischen Union und damit sollen illegale Inhalte im Internet bekämpft werden. Es ist aber auch so eine Art Überwachung und da knallt es dann natürlich. Martina Schulte, du beobachtest das ja schon die ganze Zeit. Es gibt jetzt eine Reaktion der EU-Kommission. Ja, die Europäische Kommission hat bestritten, dass sie europaweite Kontrollen des Internets im Kampf gegen den Terrorismus plant. Kommissarin Cecilia Malmström, die hat sich da gestern persönlich auf ihrem Twitter-Account zu Wort gemeldet. Sie twittert hier zur Klarstellung, die Diskussionen im Clean IT-Projekt haben keinen politischen oder legislativen Einfluss auf meine Arbeit. Cecilia Malmström ist gestern im Netz wegen dieses Reizthemas den ganzen Tag via Twitter von aufgebrachten Netz Bewohner mit Fragen und ablehnenden Meinungen zum Thema bombardiert worden. Und um ihre Distanzierung noch deutlicher zu machen, hat sie dann auch nochmal getwittert, Clean IT besteht aus EU-Mitgliedstaaten, der Industrie und der Zivilgesellschaft und es würde von der EU lediglich kofinanziert. Das sind ja eigentlich schon viele Distanzierungen. Ist das Netz damit zufrieden? Ja, nicht so richtig. Also Sebastian Nerz von der Piratenpartei, der twittert, klar, Clean IT ist nur ein Missverständnis. Es geht nur darum, Public-Private Partnership auch im Bereich Überwachung auszubauen. Anonymous Germany twittert, es gibt keine Missverständnisse über Clean IT. Sie versuchen hier Bürgerrecht und digitale Rechte zu ignorieren. Und Florian Schweizer, ein Internetaktivist, der twittert, klar bestreitet die EU-Kommission den Clean-IT-Vorschlag. Es handelt sich um die Position der nationalen Innenministerien, nicht der Kommission. Ich denke, das Thema wird uns weiter beschäftigen und es hat auch unsere Hörer, vor allen Dingen bei Google Plus, sehr beschäftigt. Und hier habe ich noch ein Zitat von André Jänisch, der jetzt auch dieses Dementi der EU-Kommission dementiert. Er schreibt hier, niemand hat die Absicht, Internetkontrollen durchzuführen, Klammer auf, kein Zitat von ihr, erinnert mich irgendwie daran. Ja, vielen Dank. Martina Schulte, unsere Webschau-Expertin. Alle Infos über die Webschau und die Webschau selbst gibt's natürlich gleich im Netz auf dradiowissen.de.